Zur Unterstützung des Appells von der gemeinsamen Konferenz, der Regierung, Parteien und Organisationen der DVK an die ganze koreanische Nation gab am 10. Juni der Generalverband der China-Koreaner eine Erklärung ab und nahm der Sprecher des Generalverbandes eine Stellung unter der Überschrift »Alle Landsleute werden mit vereinter Kraft bestimmt die würdevolle und gedeihende einheitliche Macht errichten«.